Der war von des hohen Königs Gebot, der hieß eine Fahrt mich unterwinden. Von dieser Fahrt, das weiß ich wohl, werde ich nimmer zurückfinden. Ja, das war, dass ich sag, ein recht ungebetener Gast. Hm, Vetter? Ja, ich meine, Gott sei's geklagt. Also, so meint ihr auch, so wie ich. Ja. Ja, dann, wie gesagt, ja, also dann Gott befohlen, Vetter Jedermann, da habt ihr alles, was ich sagen kann. Wie, liebe Vettern, bleibt, hört mich an. Ich muss dort eine Rechnung legen. Ja, was denn für Rechnung? Sag doch an. Von all meinem irdischen Leben. Und was ich Arges han getan und wie ich meine Tag han hingebracht. Die Jahre all bei Tag und Nacht drum seid um Christi willen gebeten und helft mir meine Sache vertreten. Ei, Mann! Was denn? Sei du fröhlich, Mann! Nimm dich und fang mit Jammern an! Aber eins musst du gesagt sein lassen. Mich bringst du einmal nicht in die Gassen. Mein Vetter, willst nicht mit mir gehen? Au! Hab jetzt Gott tot Krampf in den Zehen. Ist ein arg Übel, Jedermann. Das fällt mich unversehens an. Uns wirst nicht verführen. Das lassen wir sein. Doch habe ich ein schön bös Weib daheim, die mächtig gern auf Reisen geht. Wenn die dir zu Gesichte steht, die gebe ich dir in guter Art. Leicht, dass sie mit dir geht auf deine Fahrt. Es ist nicht üblich in solcher Weise, die Leute zu beschicken zu einer Reise. Dergleichen Anmutung ist nicht zart und hat mir nicht die rechte Art. Hast deiner leibeigenen Knecht genug, die magst dazu aufbieten mit Fug. Aber die lieben Verwandten dein, die sollten dein Wert dir sein. Leibeigene Knecht, was sollen mir die, wenn ich die mitnehme? Das wäre ein Ding, davon ich Hilfe hätte gering. Ist alles zu End, das Freudenmahl, und alle fort aus meinem Saal. Bleibt mir keine andere Hilfe dann? Bin ich denn ein verlorener Mann und ganz alleinig auf der Welt? Ist es schon so um mich bestellt? Hat mich der schon dazu gemacht? Ganz nackend, ohne alle Macht, als läge ich schon in meinem Grab, wo ich doch mein wahren Blut noch hab. Und Knecht mir noch gehorsam sein, und Häuser viel, und Schätze mein. Auf! Schlagt die Feuerglocken drein! Ihr Knecht mit Lungen in dem Haus, kommt allesamt zu mir heraus! Ich muss jetzt eine Reise tun und das zu Fuß und nicht mit Wagen. Gesamte Knecht, die sollen mit und meine große Geldruhe, die sollen sie herbeitragen. Die Reise wird wie ein Kriegszug scharf. Dass ich der Schätze sehr bedarf. Die schwere Truhen, die drinnen steht? Ja, eilig und ohne viel Gerät. Hab euch berufen zu einer Reise, dass jeder mir gehorsam erweist. Die Reise ist seltsam. Und recht weit. Und erfordert zuverlässige Leute. Die Throne ist malte schwer. Ihr tut was anderes, Herr. Ja. Wir wollen jetzt die Reise angehen. Ganz in der Still. Heimlicherweise. Du Narr! Bald ist die Stund vertan. Nimmst immer noch Vernunft nicht an? weiß nicht ein Recht Geleit zu suchen? Bald wirst verzweifeln und wir fluchen. O Gott, wie graust mir vor dem Tod. Der Angstschweiß bricht mir aus in Not. Kann der die Seele im Leib uns morden? Was ist denn Gehlings aus mir worden? Hab immer doch in bösen Stunden mir irgendeinen Trost ausgefunden, war nie verlassen, ganz und gar. Nie, kein erbärmlich armer Narr. Sind denn alle meine Kräfte dahin und ganz verworren schon mein Sinn, dass ich mich nicht mehr besinnen kann? Wer bin ich denn? Der Jedermann, der reiche Jedermann allzeit, das ist mein Hand, das ist mein Kleid. Und was da steht auf diesem Platz, das ist mein Geld, das ist mein Schatz, mit dem ich jederzeit mit Macht hab alles spielen vor mich gebracht. Jetzt wird mir wohl, wenn ich denn sehe, recht bei der Hand in meiner Nähe, wenn ich bei dem verharren kann, gehe ich mich kein Graus und Ängsten an. O weh, ich muss ja dorthin gehen. Der Boot war da, die Ladung ist geschehen, jetzt heißt es auf und dorthin gehen. Nicht ohne dich. Du musst mit mir. Lass dich um alles nicht hinter mir. Du musst jetzt in ein anderes Haus. Drum auf mit dir und schnell heraus! Jedermann! Was ist mit dir? Du bist ja grausamlich in Eil und bleich wie Kreide all die Weile. Wer bist denn du? Kennst vom Gesicht mich nicht und willst mich dorthin zerren? Dein Reichtum bin ich halt, dein Gold, dein Ein und Alles auf der Welt. Dein Anblick dünkt mir nicht recht gut, gibt mir nicht rechten Freudenmut. Das ist gleich viel, du musst mitgehen. Was sonst kann alles von hier geschehen? Weiß wohl, was ich in Mächten hab. Sag, was dich drückt, dem helf ich ab. Die Sach ist anders da bewandt. Es ist von wo um mich gesandt? Von? Ja, es war ein Boot bei mir. Ist es an dem? Du musst von hier. Ei was? Naja, gehab dich wohl. Ein Boot war da, das er ihn holt. Dorthin, da ist ja schleunigst kommen. Hab vor dem nichts der Art vernommen. Und du musst mitgehen. Das ist an dem. Nicht einen Schritt bin hier bequem. Bist mein. Mein Eigentum. Mein Sach. Dein Eigen. Dass ich nicht lach. Bist auf, Rebellen. Du verflucht. Du Ding.